Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Die Reise zum Mond war der erste Trip, den das fantastische Kino unternahm. Schon 1902 reisten Menschen in Georges Méliès' Stummfilm zum Mann im Mond. Und seitdem sind unzählige Visionen und Ideen des Mondes im Kino inszeniert worden. Anlässlich von Damien Chazelles Aufbruch zum Mond, der nächste Woche in unsere Kinos kommt, hat sich Hartwig Tegeler 5 besondere filmische Mondgeschichten für seine Top-5-Kolumne ausgesucht. Würden Sie jetzt den Film starten? Oder vielleicht doch besser die Rakete? Fly me to the moon. Zum Mann im Mond. Lust auf den Film? Platz 5. Der Stoff, aus dem die Helden sind, von Philip Kaufman, 1983. Gut, die Helden, die hier in den 1960er Jahren von der Erde abheben, sie werden noch nicht auf dem Mond landen. Es geht um den Beginn des bemannten US-Raumfahrtprogramms, das nur in den Erdorbit führt. Gott, was für ein himmlisches Licht. Aber trotzdem bildet der Stoff, aus dem die Helden sind, Basis jeden Mondfahrerfilms, weil hier wunderbar der Typ des fliegenden Pioniers entworfen wird, der ausgestattet sein muss mit Frechheit, Mut, Abenteuergeist und leidenschaftlichem Begehren und Leidensfähigkeit, um die Last Frontier zu überschreiten, Richtung Mond und auch darüber hinaus. Und dafür braucht es natürlich auch das, was Sam Shepard als Testpilot Jäger bei Philip Kaufman zum ikonografischen Vorbild für den Mondfahrer macht. Coolness und Wortkargheit. Mit anderen Worten, es wird ein Westerner sein, der das Gestirn betreten wird. Platz 4. Wallace and Gromit, alles Käse, von Nick Park, 1989. Coolness und Heldentum mögen das eine sein, Alltagspragmatismus, aber vielleicht doch das Überzeugendere, da jeder Mensch weiß doch, dass der Mond aus Käse gemacht ist. Zuallererst der britische Erfinder Wallace, selbiger, also der Käse, ihm aber kein Käse, Gromit, über die Feiertage ausgegangen ist, baut er flugs eine Rakete und fliegt zusammen mit Hund Gromit auf den Mond, um sich fürs Picknick, probier du mal, dort eine Scheibe von der Mondoberfläche abzuschneiden. Wobei der Käsegourmet feststellen muss, erinnert an keinen Käse, den ich schon mal gegessen habe. Auch wenn man nicht aus Stardust, sondern aus Pastilin auf Drahtgestell geschaffen ist wie Wallace und Gefährte Gromit, hält der Mond offensichtlich jede Menge Überraschungen bereit. Platz 3. Wer sind die überhaupt? Iron Sky von Timo Vuorensola, 2012. Nazis vom Mond. Wir schreiben das Jahr 2018, nach 5 Dekaden wieder ein Mondflug der Amerikaner. Und was findet der US-Astronaut auf dem Trabanten? Eine Kolonie von Nazis, die Invasion der Erde planen. Sind die Geschütze feuerbereit? Ja, mein Führer. Aber die Erde ist immer noch unter dem Horizont, auf der anderen Mondseite. Dann machen wir uns eben einen neuen Horizont. Der Traumort Mond bietet sich, wie gesagt, für vieles an. Von der Helden über die Picknick-Fantasie bis zum brutalen Trash. Platz 2. Operation Avalanche von Matt Johnson, 2016. Aber das ist alles ein Fake, wie die ganze Mondlandung. Nun ja. Die beiden einfältigen CIA-Männer jedenfalls bekommen 1968 beim Apollo-Raumfahrtprogramm hinter den Kulissen mit: Die bauen eine Mondlandefähre, die nicht landen kann. So entsteht die Idee, dem Fernsehpublikum weltweit ein wenig unter die Arme zu greifen. Verstehen Sie? Wir können die Mondlandung wirklich fälschen. Und das ist nicht schwer. Die Leute wollen das Ereignis doch nur im Fernsehen erleben. Und das liefern wir ihnen. Und zwar dadurch, dass Matt und Owen sich bei den Dreharbeiten zu Stanley Kubricks Odyssee 2001 einschleichen. Und ich wette, wir können die Spezialeffekte, die sie dort nutzen, hier nutzen. Operation Avalanche ist ein fiktionaler Dokumentarfilm über ein angeblich fiktionales Weltereignis. Und eine wunderbare Genealogie über das Phänomen unserer Zeit, Fake News. Aber ist nicht eine Frage viel wesentlicher? Ist die Rede vom Mann im Mond heute überhaupt noch politisch korrekt? Es gab schon sehr früh in der Filmgeschichte eine Variante dieser männlich dominierten Welt- und Mondsicht. Platz 1. Frau im Mond von Fritz Lang, 1929. Friede ist nicht nur der Name des Raumschiffs, sondern auch der Astronomiestudentin. Und die ist Teil der Crew auf dem Mond, wo die Mondfahrer nicht nur die wissenschaftliche Ehre, sondern auch Gold zu finden hoffen. Dann gibt's das Drama und es geht nur noch um die Flucht zurück zur Erde. Zurückbleiben der Ingenieur, der in Friede verliebt ist, wie auch Friede, die Liebe zu Hans entdeckt hat. Wegen deren Darstellerin Gerda Maurus übrigens verließ Regisseur Fritz Lang Gattin Autorin Thea von Harbou, die mit Frau im Mond ihren eigenen Science-Fiction-Roman für die Leinwand adaptierte. Und wenn sie nicht gestorben sind, also jetzt wieder die Filmfiguren, dann sind Hans und Friede nun allein auf dem Mond und tanzen im Mondlicht, sozusagen an der Quelle des King Harvest-Songs. Und damit sind wir wieder auf der Erde gelandet. Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, geht für diesen Samstag zu Ende. Bis zur nächsten Ausgabe finden Sie uns im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.